Nacht und das haben wir da down und schauen wir sie das an, das haben wir da fahren von den Down. Ich hänge auf uns Down und schau, wie hol ich den Down, ins Down und schau, wie hol ich den Down, und schau mir das an, was hab ich denn gefahren von den Down, ich hau, Down, ich hau. Schauen in den Downy hauen, wohin gehen wir denn am Wieder in den Downy hauen? Komm, gehen wir den schauen, wohin gehen wir denn down, wohin gehen wir denn am Wieder in den Downy hauen?